Einheit 9. Ferien und Urlaub. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Die Sonne und der Strand? Genau, die Sonne und der Strand. Ostsee oder Nordsee? Lieber Ostsee. In der Stadt oder auf dem Land? Lieber auf dem Land. Urlaub und Ferien? Ja, Urlaub und Ferien. Im Sommer oder im Winter? Im Sommer und im Winter. Sommerurlaub oder Winterurlaub? Lieber Sommerurlaub. Die Berge und das Meer? Richtig, die Berge und das Meer. Touristen und Urlauber? Ja, Touristen und Urlauber. Wandern und Fahrradfahren? Ja, Wandern und Fahrradfahren. Die Radtour und die Wanderung? Genau, die Radtour und die Wanderung. Eine Pension oder ein Hotel? Lieber ein Hotel. Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Lieber mit dem Fahrrad. Sommer und Sonne? Ja, genau. Sommer und Sonne. Regen und Wind? Nein, nur Wind, kein Regen. Herbstferien, Winter- oder Sommerferien? Am liebsten Winterferien.